Ja, willkommen zurück. Wir haben ja gerade vor der Musikpause angekündigt, dass es jetzt Kanada gehen wird. Da ist die Situation, dass die provinziale Regierung von Quebec die Studiengebühren erhöhen möchte um 2000 kanadische Dollar. Daraufhin kam es zu Protest, der sich mittlerweile stark ausgeweitet hat, und mittlerweile kann man wirklich von einer sozialen Bewegung sprechen, die nach wie vor wächst. Und deswegen habe ich jetzt nochmal mit einem also gestern mit einem Aktiven in Montreal geskypt, um so ein bisschen Update zu kriegen, was da jetzt los ist. Und er stellt sich uns jetzt erstmal vor. Sure. My name is Matthew Brett. I'm a graduate student at Concordia University in Montreal, Quebec, and I've been active in the student movement here for about 2 years now. Ja, Matthew ist also nicht nur in aktuellen Geschehnissen beteiligt, sondern schon länger in der Studierendenbewegung involviert. Und ich habe ihn dann erstmal gefragt, was jetzt in der letzten Zeit konkret passiert ist. Und am 22. März war ein zentraler Protesttag in Montreal, an dem mehr als 200.000 Menschen beteiligt waren. Und ich wollte wissen, ob Matthew da dabei war. I did. It was absolutely incredible. The energy and the determination is unparalleled, I think. They're saying there were around 200,000 people, which would be one of the largest protests in Canadian history. Ja, genau. Also es war wohl einer der größten Proteste in der kanadischen Geschichte. Und ich wollte dann wissen, also ich habe mir überlegt, das können ja nicht mehr einfach nur Studenten, also Studierende gewesen sein. Und daher wollte ich wissen, wer da jetzt konkret alles beteiligt war, was für Gruppen. Unions were involved, two of the largest public sector unions in Quebec. Quebec is a province in Canada. It's a French-speaking province. Two of the largest unions in Quebec issued a statement of support for the student movement and called on all of their members to join on the demonstration on March 22nd. And they've been issuing statements and showing up to rallies on a weekly basis. Also er erzählt, dass vor allem Gewerkschaften sich beteiligt haben, Statements also Stellungnahmen getroffen haben und veröffentlicht haben und ihre Mitglieder aufgefordert haben, an den Protesten teilzunehmen. Und so ist die Sache eben immer größer geworden. Das Ganze legt natürlich nahe, dass auch die Themen der Proteste sich ausgeweitet haben und es ist nicht nur um diese Studiengebührenerhöhung geht. Und um welche Themen es ging, erzählt uns Matthew jetzt. Absolutely, yeah. It certainly began as a student movement, but it has now shifted into a general social struggle against neoliberal policies. There are public sector unions involved, community groups, environmental groups, and it's a struggle against a government that is basically favoring mining companies, banks, and large multinational corporations instead of students and healthcare workers and things like that. So it's a growing social movement that we're seeing in Quebec and the rest of Canada. Ja, wenn wir jetzt kurz zurückdenken, wir hatten ja vor uns überlegt, was macht man was hier in Deutschland und in Marburg abgeht. Man kann aktiv werden. Andererseits kann man da auch manchmal das Gefühl haben, dass man doch nicht so viel erreicht mit seiner Aktivität. Und darum hat mich jetzt interessiert, wie das passiert ist, dass plötzlich Gewerkschaften und Studis und andere Gruppen an einem Strang ziehen und da was auf die Beine stellen. Und Matthews Antwort? Right. Well, one of the, I think, weaknesses that should be stressed is that public sector unions, while they've been active, they could be more involved. For example, some of the unions do have strike mandates that they can adopt, so they can go on strike now, but they haven't been. And that, I think, has been a weakness. It would be nice to see unions in Quebec and Canada and Germany as well, actually taking stronger positions on what's happening in the world. They haven't been doing that to date, from what I've seen. But one of the encouraging things that we do have is a coalition that was formed And it involves a lot of public sector unions along with student groups, and they meet on a monthly basis. And so that is a political organization that allows for unions and community groups to coordinate actions together. So they can, for example, there was a large block. They blocked access to a big multinational meeting that was taking place in downtown Montreal. These were things that were coordinated between students and public sector unions. So that's one of the main spaces where actions are organized. It's this coalition. Ja, also er kritisiert, dass generell von Gewerkschaften mehr kommen könnte, dass sie stärkere Positionen beziehen könnten zu den Entwicklungen auf der Welt. Aber es gibt auf jeden Fall in Montreal ein Bündnis zwischen Gewerkschaften des öffentlichen Sektors und den Studierendengruppen. Ja. Ja, was uns ja eigentlich so ein bisschen erinnert auch an die Situation, die wir, glaube ich, vor zwei Sendungen schon in Chile mal beschrieben haben. Ja, auch da waren es ja in diesen Massenprotesten, in dem Fall nicht die öffentlichen Gewerkschaften, sondern vor allem die Kupfergewerkschaften, was natürlich auch an Chile so ein bisschen liegt, die da den Studierendenstreik mit vorangetrieben haben. Und ich glaube auch, dass man, wenn man sozusagen schafft, im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, dass Bildung eben genau einer der Sektoren ist oder einer der Gesellschaftssektoren, der alle Menschen, Gewerkschaften, wie auch immer betrifft, weil alle mehr oder weniger davon abhängen, genauso wie Gesundheit beispielsweise auch, dann kann man es auch echt schaffen, reine Studierendenproteste zu einer Massenbewegung zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe weiterhin im Interview dann Matthew noch gefragt, was sein Gefühl ist, wie die Proteste bei der Bevölkerung ankommen, bei all den Menschen in Montreal und in Quebec, und seine Einschätzung ist? Well, I think one thing that's been remarkable is the how consistent the population has been in their opinions. There's been about around 50% support for students, and it's been higher at times. And right now it's going down a little bit. But this has been consistent support despite constant propaganda. And this is propaganda from the mainstream media, basically trying to imply that students are just a bunch of violent radicals with, you know, bad intentions. This is consistent across the media, despite the fact that community groups and teachers and unions all support the movement. So I think it's a testament to the strength of people, even in the face of mainstream media propaganda. The coverage is really, the media coverage has been horrible as far as I'm concerned. Ja, also er erzählt, dass trotz der massiven Propaganda, wie er es nennt, in den Massenmedien, es eigentlich eine große Zustimmung in der Bevölkerung gibt. Und was er als Propaganda bezeichnet, drückt halt auch die Sichtweise, denke ich, wieder, drückt sie aus, dass diese Erhöhung der Studiengebühren und auch die anderen Kommerzialisierungsvorhaben, die in Quebec gerade aktuell sind, dass sie halt notwendig sind und alternativlos. Und ich denke, das ist halt vor allem das, was er mit Propaganda meint, was halt in Massenmedien natürlich wahrscheinlich dann dominant ist. Und trotzdem ist es so, dass Leute auf die Studierenden nicht abschreiben oder sie abtun als radikale Gewalttäter, sondern sich tatsächlich anhören, was sie zu sagen haben und auch eben wohl größtenteils mit einer, ich meine, das sind dann wieder Meinungsumfragen, aber halt mit 50% da hinter der Bewegung stehen. Fand ich schon auch beeindruckend. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob sie denn so eine Art Medienarbeit versuchen, ob sie versuchen, irgendwie in den öffentlichen Diskurs da reinzukommen mit ihren Ansichten. Und dazu hatte er Folgendes zu sagen. I think for some of the media outlets, as I'm sure there's the same situation in Germany, some media outlets, it's a hopeless battle. They're right wing and they're not interested in objective reporting, if that even exists. That's a lost battle, and student groups still try to convey their opinion and their message to these media outlets, but it's a useless cause as far as I'm concerned. The best tool that we have is popular actions in the public, and to try and convey our message either through our own media, through social networks, things like that. But a lot of the mainstream media, it's a lost cause, unfortunately. Ja, also er meint, dass es nicht wirklich was bringt, Medienarbeit zu leisten oder irgendwie versuchen, auf die zuzugehen. Und also kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, das denke ich, das gleiche Gefühl kann man auch in Deutschland haben. Ich wollte dann wissen, was denn so die konkreten Ziele der Bewegung sind, ob es da überhaupt welche gibt oder ob die sich einfach auf eine Fundamentalkritik beschränken. Also was ist beschränken, aber und das ist Matthews Antwort. The one of the core demands of all of the student groups is for a freeze in tuition. So right now, the government wants to increase tuition by about $2,000 Canadian, and we're demanding a freeze, so no increase at all. And some of us would like to fight for free education. So we want an immediate freeze with a long-term perspective of free education. That's one of the core demands, and that is within the existing order. That's something that can be achieved. That's a viable possibility. And we are trying to negotiate with the government on that. The government has been refusing to negotiate, and it's also been trying to make unions, student unions, fight against each other to try and weaken the movement. But we've remained quite strong, I think. So that's one of the key demands, is to fight for a freeze in tuition. But this is also a broader struggle against a neoliberal system. And outside of the existing order, where I think there's a real struggle to change the way that people think about the world, and to stop fighting for to change endless exploitation of the natural environment, endless growth and profit, rampant inequality. So it's a real fight against the existing system as well. That's very clear. Ja, sie erzählt, dass natürlich einerseits die Gebührenerhöhung gestoppt werden soll durch die Regierung und andererseits gibt es dann auch welche in der Gruppe, die eine Perspektive auf freie Bildung, also zugangsfreie, also keine Zugangsbeschränkungen für Bildung fordern. Er meint, dass das innerhalb der bestehenden Ordnung umzusetzen wäre, aber gleichzeitig meinte, dass natürlich die Basis der ganzen Bewegung ist eine fundamentale Kritik an den vorherrschenden Zuständen und an der vorherrschenden neoliberalen Weltsicht, die sich ja auch weltweit entfaltet. Und wir hatten gerade während Matthew und jetzt erzählt vielleicht hat, ganz kurz jetzt, wo wir sozusagen ein bisschen die Inhalte kennengelernt haben, die sozusagen das Movement da überbringen möchte, können wir vielleicht mal auf den Punkt zurückgehen, den er vorher angesprochen hat. Den fand ich doch sehr interessant, ne? Also dass er sagt, wir wollen nicht die Massenmedien ansprechen, wir wollen gezielt, ich weiß nicht, welche Medien sie ansprechen, ob die auch vielleicht auch sowas wie alternative Radionetzwerke haben oder wahrscheinlich wird's, kann ich mir vorstellen, vor allem über Internetaktivismus laufen, was die Mobilisierung angeht. Aber ich finde es schon eine spannende Frage, also die wir uns vielleicht bei Freedom oder auch Asta immer wieder stellen. Was machen wir mit sogenannten Massenmedien? Das ist hier in Marburg, vielleicht am ehesten die OP, was sozusagen als das Massenmedium der Region gilt. Aber es sind genauso natürlich Fernsehsender, normale Radios, die man anspricht. Was damit machen? Also natürlich kommt nicht jede Message rüber, aber soll man sie deswegen ganz negieren oder ausblenden? Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage, finde ich, weil ich denke, man kann eigentlich nur, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie Massenmedien funktionieren, dann muss man einfach akzeptieren, dass wenn man da rein möchte, dann muss man ihre Logiken ein Stück weit auf jeden Fall übernehmen und entsprechend Inhalte aufziehen. Und das ist die Frage, wie weit man das machen möchte, wie weit man sich selber damit auch verfälscht wieder. Genau, das wollte ich auch sagen. Ne? Also diese Logik, ich meine, du hast Medienwissenschaft studiert, ne? Da hat man da noch ein bisschen anderen Blick drauf. Aber so einen gewissen Einblick in wie Medien funktionieren haben wir ja alle. Ne? Das heißt, es geht um Bilder, es geht um Messages, es geht um Überschriften, die gut ziehen. Aber es ist die Frage, ob sozusagen, wenn man sich so ein bisschen danach richtet und sozusagen clever mit den eigenen Inhalten spielt, ob dadurch gleich der Inhalt verfälscht wird oder ob man es nicht, wenn man es schafft, die Message rüberzubringen, ob man dieses, ich meine, immerhin sind es die Massenmedien, ja, ob man es denn nicht trotzdem schaffen kann, seine Message oder ihre Message an die Massen, die eben dadurch erreicht werden, rüberzubringen. Das Problem ist ja auch, dass sobald du ja die Nachricht aus der Hand gegeben hast, du ja nicht genau wissen kannst, was die Medien letztendlich draus machen. Und das ist genau der Punkt. Also es werden halt reißerische Nachrichten übernommen, es werden reißerische Bilder genommen, aber einfach so eine Fundamentalkritik haben wir auch in Bildungsstreiks oft gesehen. Es werden halt einfach nur die Massenproteste berichtet, aber so wirklich die Inhalte, was ist denn jetzt eigentlich die konkrete Kritik, wurde oft nicht berücksichtigt. Und besonders auch bei kleinen Gruppierungen, die werden erst gar nicht wahrgenommen. Ja, und deshalb finde ich, also gerade so Sachen wie Radio Unerhört, wo Menschen halt tatsächlich quasi, also Radio ist ja potenziell auch ein Massenmedium, das viel mehr genutzt werden müsste. Auch, also ich sage jetzt mal, das Internet bietet da natürlich auch ein, zwei Möglichkeiten, Botschaften zu verbreiten. Und ich glaube, wenn tatsächlich sich Menschen damit auseinandersetzen, ihre Botschaft selbst zu verbreiten, dann ändern sich auch die Nutzungsgewohnheiten der Menschen. Dass wir nicht mehr nach Hause kommen und automatisch den Fernseher anschalten, sondern dass wir uns die Medien angucken, die auch ja andere Nachrichten senden. Also ich glaube, dass man da schon am Nutzungsverhalten was ändern könnte. Ja, ich würde es auch nicht so negativ zeichnen. Ich meine, es kommt auf einen Einzelfall an. Am Ende hockt auch ein Mensch da und ist ein Journalist. Der hat zwar vielleicht irgendwelche Vorgaben und seine Erfahrungen und weiß, wie der Hase läuft, wie die Medienheinis immer so sagen. Aber an sich ist es trotzdem einzelfallabhängig. Und man kann auch, wenn man sich clever anstellt, auf jeden Fall den Schritt, also den Schwung hinkriegen, dass man seine Inhalte unterbringt und trotzdem vorkommt. Es kommt natürlich immer darauf an, auf was für Medien man sich, auf welche Medien man sich abzielt, auf welche Zielgruppen. Das glaube ich eigentlich auch. Also klar, da ist immer so ein bisschen Glück dabei und da kann auch mal was in die Hose gehen. Aber wenn man sich an seriöse Medien wendet, ja, also beispielsweise zumindest mit aktiver Pressearbeit, wenn sie über eine Demonstration berichten, na gut, dann ist es immer sozusagen in der Feder derjenigen, die darüber schreiben. Aber wenn man sozusagen aktiv an die Medien mit seinen Messages herantritt, dann kann man da, glaube ich, schon einige Schritte beachten, die dazu führen, dass zumindest die Message nicht ganz untergeht. Eine andere Sache, die mir noch eingefallen ist, die ja auch, ich habe ja vorhin schon so eine kleine Parallele zu Chile gezogen, was halt auch ein super effektives Mittel ist, aber dafür braucht es eben eine Massenbewegung, ist tatsächlich der klassische Weg von Tür zu Tür in Basisorganisationen Informationen verbreiten und gar nicht erst auf die Medien vertrauen. Ich meine, die Aktivistinnen in Chile, die haben auch überhaupt keine Medien, auf die sie bauen können. Die Zeitungskonzerne sind innerhalb ganz weniger privater Hände gehalten. Die Radios und Fernsehsender genauso. Und da bringt es dann wirklich noch was, wenn man denn die Masse hat, um in jeder Nachbarschaft Leute anzuheuern, Flugblätter zu machen und so weiter, dann kann man auch so Informationen stemmen. Ja, gleiches gilt auch für den sogenannten arabischen Frühling oder was halt in Ägypten passiert ist. Das wurde ja auch fälschlicherweise als die Facebook-Revolution bezeichnet. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut dann und mit Leuten redet, die tatsächlich dabei waren, die erzählen das Gleiche. Die sind auch von Tür zu Tür gegangen und haben mit den Leuten geredet und nicht irgendwie, hockt nicht jeder vom PC, da hat kaum einer Internet. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Aber es ist natürlich in unserer Gesellschaft schon schwieriger vorstellbar, sowas umzusetzen. Aber ich würde mal sagen, zurück zu Matthew und Quebec, Montreal. Ich habe dann ihn auch nochmal, wollte nochmal ein bisschen was Positives von ihm hören. Ich wollte wissen, was so für ihn die positiven Highlights in der letzten Zeit waren. I think the most positive things for me, there's two. One of them is the creativity of it. When artists get involved and young people are working together, they do some absolutely beautiful creative thing. Artwork in the street, dances, music, videos. It's so creative, this movement. And that's extremely encouraging. And the second thing is, and I think this is the most important thing, is solidarity. That is easily the most encouraging thing for me. We're facing police oppression on a daily basis. We face relentless propaganda and intimidation as well. And the government is also trying, it's clear the government is trying to divide us. And in the face of all of this, the student movement has remained very unified. And I think that's important, is the level of solidarity in any movement has to be sustained. And that's what keeps people going, is friendship and caring for one another. That's easily the most positive thing in all of this. Genau, also er erzählt, dass er die Bewegung auf jeden Fall als kreativ und inspirierend wahrnimmt. Das ist halt das, was passiert, wenn viele motivierte junge Menschen zusammenkommen und was verändern wollen. Es wird da auf der Straße viel Kunst gemacht, jeglicher Art. Andererseits herrscht viel Solidarität innerhalb der Bewegung, aber auch außerhalb von anderen Gruppen in anderen Ländern. Da kann man auch verweisen auf Taiwan, da gab es sehr schöne Bilder mit Leuten, die den gerade diesen Bezug hergestellt haben, aber dazu komme ich auch noch mal. Bei meiner Recherche ist mir auch aufgefallen, dass gerade in den sozialen Netzwerken, aber auch auf Videos und Bildern, die Aktivisten sehr oft so ein rotes Quadrat haben, ja, also die ganzen Facebook-Profile von den Leuten, die da in Quebec beteiligt sind, die haben alle so ein rotes Quadrat. Und da wollte ich mal wissen, was es damit auf sich hat. Yeah, that's right. So the color red, everybody that supports the student movement in Quebec wears a small red square on their lapel, so on whatever clothing they're wearing. And it's been anything as small as a red square on your shirt or on your school bag to they've put massive red squares on the top of skyscrapers and on churches and very provocative places as well. The red square is a useful piece of propaganda to support the cause. It's a very strong symbol, and it's everywhere. It's in storefronts, it's on people's balconies, houses, and it's a really beautiful thing. It shows that the social movement is widespread, and I would encourage people to find a symbol for their movements to spread. If Germany doesn't have a student movement color or movement identifying symbol, it's a very effective strategy. Ja, der Tipp für uns alle, ein gemeinsames Symbol zu finden. Ja, sie haben also dieses rote Quadrat, das man sich überall an die Klamotten oder auch an die Hauswand oder in Schaufenster machen kann. Sie haben sogar auf Kirchen und Hochhäusern aufgehangen, und das wirkt natürlich und schafft natürlich auch wieder so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, ich habe ja gerade schon auf Taiwan verwiesen, dazu werden wir auch gleich noch von Mo und Steffen mehr zuhören. Aber ich habe ihn gefragt, ob er das Bild gesehen hat mit der Demonstration, wo Leute eben ein Schild hatten, wo drauf stand, von Taiwan nach Quebec, glaube ich. Genau, und generell wollte ich wissen, wie es mit Soli-Aktionen aussieht. Yes, I did see that. In fact, we've had solidarity actions. People have occupied buildings in other cities in Canada in support of the student movement in Quebec. We've had support actions in England, in Paris, in Greece, in Latin America as well. So it's certainly an international movement. We've had international days of action as well, where we're coordinating our actions with other countries, other student movements in Europe and elsewhere. Es gab also weltweit Soli-Aktionen und auch innerhalb Kanadas, zum Beispiel in Ottawa? Ja, obwohl das eigentlich nicht nur Soli-Aktionen waren, sondern die Leute in Ottawa selber, die haben natürlich auch Probleme mit Studiengebühren, und dort wurde eine Erhöhung der Studiengebühren angekündigt. Und ihre Besetzung, zum Beispiel des Rektorats an der Universität von Ottawa, ist nicht nur zu sehen im Kontext der Proteste in Quebec, sondern auch in den eigentlichen Kämpfen vor Ort. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Proteste anderswo, also auch die Demo in Taiwan zum Beispiel. Klar, die wurde dann verbunden mit den, also man wollte seine Verbundenheit mit den Protesten in Quebec kundtun, aber eigentlich geht es hauptsächlich darum, dass auch die Menschen in Taiwan entsprechend mit den gleichen Symptomen zu kämpfen haben wie die Menschen in Quebec. Ja, klar. Gut, ich wollte dann wissen, was jetzt in den nächsten Tagen auf uns, also auf die Bewegung zukommt, was die Pläne für die nächsten Wochen sind. Yeah, one of the big popular actions that's taking place is on April 22nd, which is this weekend. and that's Earth Day. So this is going to be an international day of solidarity. Here in Quebec and Canada, we have lots of natural resources, and multinational corporations are exploiting these resources, and it's certainly putting our planet and our species in danger. And we're saying no to this. We're, as students, and there's other environmental groups involved, are fighting these corporations and the exploitation of these resources. So April 22nd is a huge international day of protest to fight for a more sustainable and just future. That's a big event. And moving forward, right now, the key thing is to try to get to the negotiating table with the Quebec government. They've refused to negotiate. It's been up to 9 weeks of strike activity so far. There are signs that they might start to negotiate. So that's the important thing moving forward. Also am 22. April, das ist der kommende Samstag, ist der sogenannte Earth Day, also Erdetag. Das ist ein globaler Aktionstag. Erdetag, und, sehr interessant, Janik. Ja, ja, ja, ich hab mal Englisch gehabt. Auf jeden Fall, ja, also es ist auch so ein globaler Tag, der sich eben auch natürlich einen ökologischen Hintergrund hat. Und das ist eine Sache, wo dann wahrscheinlich viel in Montreal laufen wird. Das generelle Ziel ist natürlich, mit der Regierung dann doch tatsächlich in die Verhandlung zu treten und diesen Stopp der Gebührenerhöhung zu erwirken. Die weigert sich nach wie vor, überhaupt großartig zu kommunizieren. Und wenn wir schon beim Start sind, ich wollte dann noch wissen, wie es gerade generell mit Repression bestellt ist in Montreal. In der letzten Sendung hatten wir ja gehört, dass ein Student bei einer Blockade eine Granate ins Auge bekommen hatte und dabei schwer verletzt wurde. Ich wollte wissen, ob er da Neuigkeiten zu hat und wie es eben generell aussieht. I'm almost 100% certain that he has lost vision in that eye. And that was a noise grenade, a flash grenade that blew up just above his head. They're still using those today on the movement. Yeah, in fact, it's increased. It's become more severe. It used to be that the riot police would wait. They would try to at least communicate with protesters first. They don't wait anymore. Now the riot police come in immediately and disperse the crowd with pepper spray, batons, and flash grenades if they have to. So it's become more oppressive, and it's almost a daily basis now, riot police on the streets in Montreal. Er erzählt, dass der Student wohl sein Augenlicht verloren hat und dass es gleichzeitig bei Weitem schlimmer geworden ist mit der Repression. Wenn sich mittlerweile Leute versammeln oder irgendeine Demonstration starten, dann wird gar nicht mehr versucht zu kommunizieren, sondern das Ganze wird dann gleich gewaltsam aufgelöst. Gleichzeitig ist die Polizeipräsenz bei Weitem gestiegen. Ich habe am Ende dann ihm noch unsere Solidarität, also so ausgehend von Freedom und dem Aster, unsere Solidarität ausgesprochen und mir auch angekündigt, dass wir die bald auch visuell ihn zeigen möchten und uns dann verabschiedet. Oh, thanks, Yannick. No, it was nice talking to you too, and we would be happy to do any solidarity work with our friends in Germany too. So please do let us know if you're working on anything, and we hope to stand with you too.